Tina, was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Natürlich, Mom. Es war nur ein böser Traum. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, es war bloß ein Traum. Das muss aber ein Traum gewesen sein. Sag mal, du hast ja schon wieder dein Nachthemd zerrissen. Du schneidest besser deine Fingernägel oder hörst auf, solchen Unsinn zu träumen. Entweder das eine oder das andere. Hm? Gute Nacht. Gute Nacht, Mom. War der scheußlichste Albtraum, den ich je hatte. Offen gestanden hatte ich diese Nacht auch einen schlimmen Traum. Mhm. Er erinnerte mich an das Lied, das wir früher immer gesungen haben. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Drei, vier, verschließ bloß deine Tür. Genau. Sieh mal, Tina, da kommt Rod. Hi, Leute. Tina, ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Es hat richtig gekribbelt. Sag mal, Rod, wie kann bei dir denn was kribbeln? Du bist doch noch im Windelalter. Bäh. Oh, hör auf. Na, hat's gekribbelt? Oh, ich muss los. Tschüss, Leute. Aber das Windelalter kriegst du noch wieder. Verrückt nach dir, Tina. Na, und wenn schon. Er ist mir zu wild. Sag mal, Nancy, du hattest also auch einen Albtraum diese Nacht? Ach, vergiss es. Schließlich hat jeder mal einen Albtraum. Nichts Weltbewegendes. Wir müssen. Bye, Glenn. Bis nachher. Ach, bevor ich es vergesse. Meine Mutter besucht über das Wochenende ihre Schwester. Habt ihr nicht Lust, heute Nacht bei mir zu übernachten? Wir können uns doch einen witzigen Abend machen. Aber klar doch, wir kommen gern. Okay, ihr zwei, bis heute Abend dann. Ich muss jetzt los. Hey, hattest du auch einen Albtraum? Weg ist er. Hm. Vielleicht kriegen wir ein Erdbeben oder so. Man sagt, vor einem Erdbeben passieren die unheimlichsten Sachen. Es gab aber kein Erdbeben. Und Tina dachte noch immer an ihren Traum, als sie am Abend zusammen mit ihren Freunden Nancy und Glenn im Wohnzimmer saß, bei Chips und Limonade. Die schmecken aber gut. Oh, ich bin echt froh, dass ihr hier bleiben dürft. Als meine Mutter mir nämlich sagte, dass sie 2 Tage weg ist, bin ich vor Angst fast gestorben. Kein Problem. Glenn und Nancy als Retter in der Not. Glenn, ich kann es gar nicht glauben, dass deine Mutter dich übernachten lässt. Nun, das tut sie auch eigentlich nicht. Kann ich mal kurz telefonieren, Tina? Na klar doch. Da hinten ist das Telefon. Okay. Nancy, reich mir doch bitte mal den Kassettenrekorder. Hier. Danke. So. Ich habe da einen Cousin, der in der Nähe des Flughafens wohnt. Und der hat mir diese Geräuschkassette geliehen. Hallo, Mom? Ja, ich bin hier draußen bei Barry. Ja, ja, der übliche Lärm. Bin froh, dass wir hier nicht wohnen. Was? Tante Alice lässt dich grüßen, ja? Ich ruf dich morgen früh an. Keine Sorge. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein Autorennen draußen. Ich muss Schluss machen, Mom. Ich fürchte, draußen ist ein Unfall passiert. Wie geht denn das aus? Genau, ich rufe die Polizei. Nein, bloß ein paar Nachbarn, die sich streiten, schätze ich. Du musst da drauf drücken. Ja, alles klar, mir geht's gut, Mom. Ich rufe dich morgen an, ja? Ja. Oh Mann. Herrlich. Die beste Zauberformel. Die Vorstellung hat Rodner verpasst. Siehst du, Tina, du hast den bösen Traum schon fast vergessen. Habe ich dir nicht gesagt? Den ganzen Tag sah ich das grausige Gesicht dieses Kerls vor mir. Ich höre immer zu diese Fingernägel. Fingernägel? Seltsam, dass du das sagst. Dabei fällt mir der Traum ein, den ich letzte Nacht hatte. Was hast du denn geträumt? Ich habe von so einem Typen in einem schmutzigen grün-roten Pullover geträumt. Und er hatte diese Fingernägel, mit denen er über alles strich. Aber eigentlich waren es eher Messer. Irgendwas, als hätte er sie sich selbst angebracht. Auf jeden Fall machten sie dieses scheußliche Geräusch. Ungefähr so. Nancy! Du hast von demselben Typen geträumt wie ich? Quatsch, das ist doch unmöglich. Zwei Menschen können nicht von... Hey, hör doch mal. Was ist? Da draußen ist jemand. Ich habe nichts gehört. Nö, ich auch nicht. Oder... Doch! Oh! Nein! Kommt, wir sehen nach. Hier werde ich zeigen, wer du auch sein magst. Ach, das wird bloß eine doofe Katze sein. Pussy, Pussy. Miau, Miau, Fresschen. Fresschen. Ach, komm wieder rein, Glenn. Wir haben uns getäuscht. Der Glenn nur 3 Meter vom Ziel mit einer brillanten Finte niederwirft. Und die Fans sind ganz auf dem Häuschen. Mistkerl, lass mich los. Was? Was um alles in der Welt machst du denn hier? Ich habe gehört, deine Mutter ist nicht da, Tina, Schätzchen. Meine Mutter ist... Hey, was hast du denn an der Hand? Rod, das ist ja... Eine Handhake. Die lag drüben im Geräteschuppen. Gut, was? Hört mal. Geht durch und durch, was? Was ist hier eigentlich los? Eine Fete? Ohne mich? Vielleicht bald ein Begräbnis, du Nulpe. Sag das nochmal. Mensch, Rod, steck das Messer wieder ein. Beruhige dich. Ich bleibe über Nacht. Glenn wollte gerade gehen. Gebonkt. Ja, deine Ma ist also nicht zu Hause? Na dann. Tina und ich haben was zu besprechen. Wir nehmen das Schlafzimmer. Ihr beide habt den Rest des Hauses. Komm, Glenn. Ich glaube, wir sollten gehen. Ich weiß nicht. Bleibt doch hier, Leute. Bitte. Ihr könnt mich doch mit diesem Irren nicht allein lassen. Also werden wir gemeinsam auf sie aufpassen. Die ganze Nacht lang. Kommst du, Nancy? Wir sind wegen Tina hier und nicht unseretwegen, okay? Mhm. Mit anderen Worten, ich schlafe auf der Couch, okay? Mhm. Warum regt sich Tina eigentlich wegen eines dämlichen Albtraums so auf? Weil es so beängstigend war, das ist alles. Meinst du nicht, dass es ein bisschen unheimlich ist, wenn wir beide von demselben Kerl träumen? Du hast letzte Nacht doch auch geträumt, nicht? Also ich erinnere mich nie an meine Träume. Bloß, dass mein Laken praktisch in 2 Hälften zerfetzt ist. Was? Ja. Ich leg mich jetzt schlafen und du solltest das Gleiche tun. Ich bin ziemlich müde. Gute Nacht. Gute Nacht. Nancy wollte eigentlich noch mehr über Glenns Träume erfahren. Aber es war schon spät und sie fühlte sich auch plötzlich ziemlich müde. Sie schloss sich in Tinas Zimmer ein und überließ es Glenn, sich auf der Wohnzimmercouch so bequem wie möglich einzurichten. Nebenan lag Tina zusammen mit ihrem Freund Rod und starrte verträumt an die Decke. Weißt du, dass ich dich eigentlich nicht ausstehen kann? Aha, hat man aber nicht gemerkt. Also, was du vorhin mit Glenn gemacht hast, war echt nicht fair. Hör doch auf. Das war doch nur ein Scherz. Vergessen? Ja, vergessen. Ach, lass uns schlafen. Gute Nacht. Und ab heute keine Albträume mehr. Wann hattest du denn zuletzt einen Albtraum? Ach, Jungs haben auch Albträume. Nicht unbedingt ein Privileg von euch Mädchen. Rod! Rod, so wach doch auf! schläft wie ein Murmeltier. Da hat einer einen Stein ins Fenster geworfen. Also dem werde ich was erzählen. Zeigen Sie sich! Hier bin ich, Tina! Nein! Ah! Nein! Nein! Nein! Schon, schon, ich werde den Augenstecker reißen! It's not fair! Tina! Mein Gott, Tina, wach doch auf! Tina! Das ist ein Albtraum, das ist nicht wahr! Tina, nein! Helf mir! Nein! Helf mir doch! Tina! Wer war das? Wer war das? Wer hat das getan? Oh nein, entsetzlich. Rot! Rot! Vielleicht, was ist passiert? Nein, Nancy! Nancy, sieh nicht hin! Was ist mit Tina? Ist sie tot? Tina war tot. Voller Abscheu sahen Nancy und Glenn sich im verwüsteten Zimmer um. Sie sahen auch das geöffnete Fenster, durch das Rod geflohen war. Was war hier geschehen? Nancy wollte weinen, aber sie tat es nicht. Tränen würden Tina nicht wieder lebendig machen und sie würden auch nicht den sadistischen Kerl zur Strecke bringen, der sie umgebracht hatte. Sie musste herausfinden, wer das war. Das schwor Nancy, als ihr Magen zu revoltieren begann und sie sich übergeben musste. Eine Stunde später trafen Nancy und Glenn im Polizeirevier ein, um das Aussageprotokoll zu unterschreiben. Bei der Waffe handelt es sich allem Anschein nach um ein Rasiermesser. Sieht aus, als hätte der Freund des Opfers es getan. Ein Typ namens Rod Lane. Lane. Oh, Musikertyp. Ein paar Anzeigen wegen Prügeleien, Trunkenheit, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Kennen wir ja solche Typen, nicht? Tinas Eltern haben wir schon benachrichtigt. Nach Aussage der anderen Kids ist der Vater des Opfers vor ein paar Jahren abgehauen. Und die Mutter ist in Las Vegas. Wir versuchen gerade, sie zu finden. Großartig. Und was hat sie dort gemacht? Sie wohnt dort bei... Nein, nein, die meine ich nicht, Parker. Was sie da gemacht hat, frage ich. Hey, dich meine ich. Daddy, ich... Wie auch einen schönen Abend, Donald. Hast du mal vorher? Marge, du bist auch hier? Okay, Nancy, ich will jetzt nicht weiter in dich dringen. Ich weiß, du brauchst Zeit. Aber ich würde verdammt gerne wissen, was du da mit den drei anderen Jugendlichen mitten in der Nacht zu suchen hattest. Vor allem, wenn einer davon ein Wahnsinniger ist, wie Rod Lane. Dad, Rod ist nicht wahnsinnig. Er war wahnsinnig eifersüchtig. Erzähl ihm von dem Streit, den sie hatten. Das war doch nicht so ernst. Nicht so ernst? Hältst du einen Mord für nichts Ernstes? Oh, natürlich ist das was Ernstes. Tina war meine beste Freundin. Wie kannst du sagen, ich nehme ihren Tod nicht ernst? Ich meinte nur, dass ihre Zänkereien nicht so ernst waren. Wisst ihr, Tina hat schon vorher davon geträumt, dass sowas passieren würde. Was? Dass was passieren würde? Sie hatte einen Albtraum, in dem jemand versucht hatte, sie umzubringen. Deshalb waren wir ja bei ihr geblieben. Sie hatte Angst, alleine zu schlafen. Marge, bring Nancy nach Hause. Das ist alles viel zu viel für sie. Sie braucht jetzt Ruhe. Komm, Nancy. Okay, Mom. Bye, Dad. Schlaf dich aus, Kleines. Früh am nächsten Morgen telefonierte Don Thompson mit seiner geschiedenen Frau, während Nancy wie gebannt vor dem Fernseher stand und den Lokalnachrichten lauschte. In den Schlagzeilen heute Morgen der brutale Mord an einem jungen Mädchen aus Springwood während einer All-Night-Party. Die Polizei sagt, das Opfer, die 15-jährige Tina Gray, habe sich kurz vor dem Mord mit ihrem Freund gestritten. Nach dem jungen Mann, Rod Lane, wurde inzwischen eine Großfahndung eingeleitet. Laut Mitteilung der Polizei scheint es sich bei der Mordwaffe um ein Rasiermesser oder einen ähnlich scharfen Gegenstand zu handeln. Ich muss Schluss machen, Don. Bis dann. Geh heute nicht zur Schule, Kind. Du brauchst dringend Schlaf. Ich habe gehört, wie du die ganze Nacht um dich geschlagen und dich herumgewälzt hast. Ich muss zur Schule, Mom. Sonst sitze ich hier nur rum und drehe durch. Hast du überhaupt geschlafen? Ich werde mich nachher im Arbeitsraum der Schule ein wenig ausruhen. Ich will mich lieber beschäftigen, verstehst du? Kommst du anschließend direkt nach Hause? Direkt nach Hause. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich werde dir nichts tun. Ich muss mit dir reden, Nancy. Dein Alter glaubt, ich war's wie. Und? Warst du's? Natürlich nicht. Ich habe sie noch nicht mal angerührt. Du hast aber wie ein Irrer geschrien. Mensch, Nancy, da war noch jemand im Zimmer. Die Vordertür war doch verschlossen und die Schlafzimmertür war von innen versperrt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass ich Tina nicht einmal angerührt habe. Nancy, glaub mir, ich... Ich bin fertig. Hände hoch. Daddy. Na. Los zur Seite und hoch die Hände. Dad, bitte nicht. Nancy, weg da. Hau ab, Rod, schnell. Bist du verrückt? Na. Hinterher, Parker, verhaften. Was wollt ihr überhaupt? Du hast mich benutzt. Ich war dein Lockvogel. Was zum Teufel hast du erwartet? Und was hast du heute überhaupt in der Schule zu suchen? Was für eine Frage. Hey, Nancy! Bleib hier! Nancy! Bei größter Anstrengung war es Nancy kaum möglich, in Mrs. Solomons Englischunterricht wach zu bleiben. Seit dem Mord an ihrer Freundin Tina waren schon 2 Nächte vergangen, in denen sie kein Auge zugetan hatte. Was wir sehen, ist nicht immer die Wirklichkeit. Also laut Shakespeare gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Na gut, wir fahren fort mit Shakespeare. In the most high and palmy state of Rome... A little ere the mighty Julius fell. The grave stood tenantless, and the sheeted dead did squeak and gibber in the Roman street. Michael, bitte wiederhole den Text und lies anschließend weiter. In the most high and palmy state of Rome, a little ere the mightiest Julius fell, the grave stood tenantless, and the sheeted debt did squeak and gibber in the Roman street. Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself the king of infinite space, were it not that I have bad dreams. Nancy. Tina? Komm zu mir, Nancy. Ich brauche dich. Tina! Nancy, komm! Ja! Warte, Tina! Passierschein, kommst du nicht durch, Nancy? Tina? Bist du dort unten? Tina! Nancy, alles ist in Ordnung. Wir sind bei dir. Nancy, so beruhige dich doch. Nancy! Ist schon okay. Bist du in Ordnung, Nancy? Soll ich deine Mutter verständigen? Nein. Nein. Danke, Mrs. Sullivan. Nein, wirklich nicht. Ich gehe nur besser nach Hause. Tu das. Nancy, warte! Ich stelle dir noch den Passierschein aus. Nancy, so warte doch! Du kommst doch ohne den Schein nicht raus. Arbeitet weiter. Nancy kam raus. Sie verließ die High School und fuhr mit dem Bus zur Polizeiwache, wo ihr Vater Dienst hatte. Sie musste mit Rod sprechen. Endlich kam Lieutenant Thompson durch die Tür. Na, Nancy? Dad, endlich. Dad, ich möchte mit Rod Lane sprechen. Nur Besuchserlaubnis für Angehörige, Nancy. Du kennst die Vorschriften. Ich möchte ihn nur einen Moment sprechen. Nancy, der Bursche ist gefährlich. Dad, du weißt doch gar nicht, ob er es gewesen ist. Nein, nein, das weiß ich natürlich nicht mit Sicherheit. Ich weiß nur, dass er letzte Nacht mit einem Mädchen in einem abgeschlossenen Raum war. Dass das Mädchen lebendig hineinging und tot wieder rausgetragen wurde. Ich will nur kurz mit ihm reden. Bitte, Dad, ja? Nun gut, aber mach schnell. Sergeant, führen Sie meine Tochter zu Rod Lane. In Ordnung. Danke, Dad. Kommen Sie. So, hier bitte. Nancy, schön, dass du kommst. Wie geht es dir? Danke. Du musst mir genau erzählen, was letzte Nacht passiert ist. Ich war gerade eingeschlafen, als Tina wie wild im Schlaf um sich schlug und schrie. Sie schien mit jemandem zu kämpfen. Ja, ich hatte das Gefühl, als ob da noch jemand unter der Decke war. Aber er war unsichtbar. Das ist verrückt. Glaubst du, ich wüsste das nicht selbst? Ich begreife es nicht. Ich werde noch wahnsinnig. Wenn da noch einer unter eure Decke gekrochen wäre, das hättet ihr doch gemerkt, oder? Nancy, da war einer. Aber ich erwarte sowieso nicht, dass du mir glaubst. Hast du ihn sehen können? Nein, verdammt nochmal. Man konnte den Drecks gar nicht sehen. Man konnte nur sehen, wie die Schnitte gezogen wurden. Wie bitte? Und du hast zugeguckt, aber weißt nicht, wer es war und wie er aussah? Es war, als würden sie von vier Rasierklingen gleichzeitig geschnitten. Aber die Klingen waren auch unsichtbar. Ich hätte sie retten können. Ich hätte schneller reagieren müssen, aber ich dachte, es wäre schon wieder dieser Albtraum. Rod, welcher Albtraum? Derselbe, den ich vorher hatte. Da war auch dieser Kerl mit den Messern an den Fingern. Glaubst du, ich hab's getan? Nein. Aber ich muss jetzt gehen, Rod. Zu Hause legte sich Nancy in die Badewanne, hielt die Augen geschlossen und hoffte, das heiße, schaumige Wasser würde all ihren Kummer fortspülen. Es war angenehm, in der Wanne zu liegen. Freddy kommt vorbei. Drei, vier. Verschließe deine Tür. Fünf, sechs. Jetzt. Sieben, acht. Es ist gleich Mitternacht. Nancy, ist dir nicht gut? Nancy! Oh, Mom, was ist denn? Da drin, hörst du? Andauernd ertrinken Menschen in der Badewanne. Ich komme in ein paar Minuten raus. Sie etwas unter Wasser. Sie versuchte, sich am Rand der Badewanne festzuhalten, aber sie kam sich vor wie in einem Abgrund. Passiert? Ach, nichts weiter. Ich bin nur in der Wanne ausgerutscht. Oh, Nancy, mein Armes. Es ist Zeig nichts mal passiert, hier. Mom. Na gut. Es ist auch schon spät. Zeit, ins Bett zu gehen, junge Dame. Und ich will keine Widerrede hören. Okay, Mom. Ich möchte mich nur noch abtrocknen. In einer Minute bin ich im Bett. Versprochen? Versprochen. Morgen gehst du nicht zur Schule. Ich möchte, dass du abschaltest und dich ausruhst. Schlaf schön. Morgen sieht alles ganz anders aus. Okay, Mom. Gute Nacht. Schlaf schön. Ich darf nicht schlafen. Aha. Bleib wach, Pforte. Es war kurz nach Mitternacht, als Nancy den Lärm vor ihrem Fenster hörte. Langsam, wie im Traum, stieg sie aus dem Bett und öffnete das Fenster. Es war windig draußen. Die Vorhänge flatterten in der kühlen Nachtluft. Irgendwo rief ein Käuzchen. Plötzlich tauchte jemand aus der Dunkelheit auf und presste Nancy die Hand auf den Mund, um ihren Schrei zu ersticken. Ich bin's. Glenn! Ich sah bei dir noch nicht, also dachte ich mir, ich schau mal vorbei und gucke, wie es dir geht. Manchmal wünschte ich mir, du würdest nicht direkt gegenüber wohnen. Aber eigentlich bin ich froh, dich zu sehen. Sei still und lass mich rein. Nee, nicht aufs Bett, du. Na gut, aber einen Kuss kriege ich. Mhm, ja. Oh! Hey, was hast du denn mit deinem Arm gemacht? Verbrannt. In der Schule. Was? Mir hat man erzählt, du wärst ausgeflippt im Englischunterricht. Mag sein. Glenn, hör mal zu. Ich muss dich um einen verrückten Gefallen bitten. Aha, was denn? Es ist nichts Schwieriges. Ich will nur jemanden suchen gehen. Und du sollst Wache halten, okay? Klar, denk schon. Aber ich verstehe nicht... Du brauchst nichts weiter zu verstehen. Nur eins. Mhm. Schlafe bitte nicht ein. Und wenn du siehst, dass ich einen Albtraum habe, weck mich auf, ja? Der Prinz gab ihr einen Kuss und die Prinzessin erwachte aus ihrem 100-jährigen Bitte, Glenn, nimm das ernst. Wenn du was vermasselst, könnte es für mich gefährlich werden. Warum sollte ich's denn vermasseln? So, und jetzt machen wir das Licht aus. Und ins Bett. Oh ja. Du bleibst im Sessel. Mhm. Und vor allen Dingen wach. Klar? Ei, ei, Milady. Wache ist angetreten. In seiner Zelle und schläft. Hey, Rod! Kannst du mich hören? Hey, Rod! Ah! Rod kann dich nicht hören, Nancy. Rod schläft. Und ich werde ihn mir holen. Siehst du dieses schöne, weiße Lachen? So, unser, das gibt eine herrliche Schlinge für unseren Freund Rod. Lass mich nicht an, du Bastard! Was ist denn los? Was habe ich denn getan? Ach, ich hatte dich um etwas ganz Simples gebeten. Einfach nur wach bleiben und mich im Auge behalten. Mich einfach wecken, wenn es so aussieht, als träumte ich schlecht. Und was tust du? Du schläfst ein! Nancy? Scheiße, deine Mutter. Psst. Nancy, bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Ich hatte bloß einen schlechten Traum. Okay, wenn du mich brauchst, ruf mich. Okay, Mom. Gute Nacht. So, und was passiert jetzt? Wir müssen sofort aufs Polizeirevier. Dieser Bastard will sich Rod holen. Er hat es gesagt. Los, komm. Ich verstehe kein Wort. Das ist jetzt auch völlig unwichtig. Komm schon. Oh, du meine Güte. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Ich muss sofort zu Rod Lane. Ach, als ich die Nachtschicht übernahm, glaubte ich zur Abwechslung mal etwas Ruhe zu haben. Es ist dringend. Ich muss Rod sofort sprechen. Es ist 3 Uhr früh. Weiß deine Mutter, wo du um diese Zeit bist? Nancy. Daddy, was machst du denn hier? Na, zufällig arbeite ich hier. Wir ermitteln in einem ungeklärten Mordfall und ich bin nicht für ungeklärte Mordfälle. Vor allem nicht, weil meine Tochter darin verwickelt ist. Die Frage ist nur, was zum Teufel treibst du um diese Zeit hier, hä? Nancy hatte einen Albtraum. Sie meint, Rod steckt in irgendwelchen Schwierigkeiten. Dad, ich will nur sehen, ob er okay ist. Der Bursche schläft wie ein Murmeltier. Glaub mir, Nancy. Dein Freund Rod wird uns diese Nacht nicht davonlaufen. Nur nachgucken, Dad. Mehr verlange ich ja nicht. Bitte. Also gut, schauen wir kurz mal rein. Aber anschließend fahre ich euch persönlich nach Hause. Parker, die Schlüssel bitte. Sofort, ja, Moment mal. Wo habe ich jetzt bloß wieder die Schlüssel? Oh, nun machen Sie doch. Jede Sekunde kann tödlich sein für Rod. Ah ja, hier. Da ist er ja. Danke. Kommt ihr beiden. Endlich. Rod! Nein! Verdammte Idiot. Wie konnte er das nur tun? Es ist zu spät. Er hat sich erhängt. Wie entsetzlich. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Wieso wusstest du, dass dies passieren würde, Nancy? Wieso? Ich hab's geträumt. Eine Woche später wurde Rod Lane beerdigt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Amen. Amen. Zeit, nach Hause zu gehen. Der Mörder ist noch auf freiem Fuß, solltet ihr wissen. Wovon sprichst du? Zuerst Tina, dann Rod. Willst du damit sagen, dass Tina von jemand anderem getötet wurde? Und dass Rod keinen Selbstmord verübt hat? Tina und Rod sind beides Opfer von diesem... Von wem? Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber ich kann ihn dir beschreiben, Dad. Er hat Brandnarben im Gesicht. Und trägt einen verrückten, zerknautschten Hut. Und einen rot-grün gestreiften Pullover. Nancy, woher weißt du... Erzähl weiter. Und er hat diese Messer. Nur sie sind eher wie Fingernägel. Und er versucht, mich umzubringen, wie er Tina und Rod umgebracht hat. Ich denke, du solltest besser ein paar Tage zu Hause bleiben. Komm, steig ein. Und vor allen Dingen musst du einmal richtig ausschlafen. Nein, das kann mir nicht helfen. Ich träume von diesem Kerl, genau wie Tina. Und so war es bei Rod wahrscheinlich auch. Er holt sich seine Opfer, während sie träumen. Und jetzt ist er hinter mir her. Wirst du ihn finden, Daddy? Bitte? Wir werden dir helfen, Nancy. Gleich morgen früh. Dann wird dich niemand mehr bedrohen können. Mom. Dad, was habt ihr vor? Steig erstmal ein, Nancy. Du wirst schon sehen. Es wird alles gut. Thank you. Das Johnson-Institut zur Erforschung von Schlafstörungen beherbergte eine recht junge Disziplin in der weltbekannten medizinischen Fakultät der Universität. Traumforschung. Unter der fähigen Leitung seines jungen Gründers und Direktors, Dr. Samuel King, hatte sich das Institut rasch einen wohlverdienten guten Ruf erworben. Nancy Thompson fühlte sich durchaus nicht unglücklich, als sie sich in dem bequemen Bett einer der sorgfältig ausgestatteten Schlafkammern des Instituts ausstreckte. Diverse Elektroden und Sensoren wurden ihr an Kopf und Körper befestigt und Nancy sehnte sich danach, endlich die Augen schließen zu können und sich der Obhut des Arztes zu überlassen. Nur keine Angst, Nancy. Du wirst dich nicht in Frankensteins Braut verwandeln oder so. Mrs. Thompson, litt Nancy unter irgendwelchen ernsteren Krankheiten? Scharlach, hohes Fieber, Gehirnerschütterungen? Nein, nichts. Wieso? Nun, er meint, ob ich irgendwie auf den Kopf gefallen wäre, Mann. Albträume sind häufig das natürliche Nebenprodukt von psychischen Traumata. Fast immer verliert sich das mit der Zeit. Ich verstehe nur nicht, warum Sie mir nicht einfach eine Pille verordnen können, die mich daran hindert zu träumen. Wir alle müssen träumen. Wir haben versucht, freiwillige Testpersonen vom Träumen abzuhalten. Und im Allgemeinen ist Ihnen das sehr schlecht bekommen. Ich habe nie viel geträumt. Früher. Jeder Mensch träumt, jede Nacht. Ob er sich nun daran erinnern kann oder nicht. Wir wissen noch nicht genau, warum, aber träumen ist etwas, was man einfach tun muss. Aber ich denke, wir sollten jetzt anfangen. Nein. Was wollen Sie tun? Wir sind bei dir, Nancy. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Bitte vertraue uns. Es ist nicht so, dass ich euch nicht vertraue. Es ist nur... Also fangen wir an. Wir verlassen dich jetzt und gehen nach nebenan in den Beobachtungsraum. Schon in Ordnung. Kommen Sie, Mrs. Thompson. Ja. Bis jetzt scheint alles normal. Seit wann geht das schon so? Bis seit dem Mord an ihrer Freundin Tina. Vorher war sie ganz in Ordnung. Jetzt scheint sie zu glauben, dass ihre Träume eine Wirklichkeit sind. Hm. Kennen Sie die alte buddhistische Legende von dem König, der träumte, er sei ein Bettler? Der träumte, er sei ein König. Nein. Heutzutage halten wir das, was unsere Vorfahren glaubten, für totalen Blödsinn. Die Erde als Scheibe, Drachen, Dämonen. Woher wollen wir wissen, ob unsere Urenkel nicht eines Tages über uns lachen, weil wir übersehen haben, dass Träume einfach ein Teil einer größeren Wirklichkeit sind? Sie schläft jetzt. Gott sei Dank. Ach, ist hier irgendwo ein Aschenbecher? Hier. Dankeschön. Was sind Träume überhaupt? Rätsel. Die Wahrheit ist, dass wir tatsächlich noch nicht wissen, was Träume sind oder woher sie kommen. Was Albträume betrifft. Nun ja, auf jeden Fall scheint es in Nancy's EEG keine Abweichungen von der Norm zu geben. Ich schätze, wir haben es hier mit einem normalen jungen Mädchen zu tun, das nur das Pech hatte, einige Tage die Hölle zu durchleben. Sehen Sie, wie sich die Nadel nach links bewegt. Mhm. Ihre Tochter fällt jetzt in die Tiefschlafphase. Ich schalte den Monitor ein. Sehen Sie ihr Gesicht? Ja. Vollkommen entspannt. Sie bewegt die Augen. Die sogenannte REM-Phase. Das Auge verfolgt tatsächlich den Handlungsablauf des Traumes. Jetzt können wir sie auch hören. Manche Patienten reden in der REM-Phase. Das kann für uns Ärzte natürlich aufschlussreich sein. Ihre Tochter träumt, Mrs. Thompson. Aber ein Albtraum ist es nicht. Vielleicht haben wir uns übertriebene Sorgen gemacht. Doktor, tun Sie doch was! Kommt! Nancy! Nancy! Nancy! Nancy, hier ist Mom! Deine Mami, wach doch auf! Nancy! Schwester Agnes, die Spritze bitte. Wo bin ich? So. Dies hier wird dich beruhigen und schlafen lassen. Nein, das reicht an Schlaf. Alles klar, Nancy. Keine Spritze. Akzeptiert. Doktor, sehen Sie Ihren Arm? Sieht aus wie eine Kratzwunde. Nein. Schnitte sind das. So. Hört gleich auf zu brennen. Verbinden Sie den Arm, Schwester Agnes. Ich helfe Ihnen, Schwester. Was hast du denn da unter der Decke? Ich habe etwas aus meinem Traum mitgebracht. Aber woher hast du denn den Hut? Ich habe ihn dem Mann vom Kopf gerissen. Was? Welchen Mann, Nancy? Dem Mann meiner Träume, Doktor. Ein neuer Tag hatte begonnen. Mrs. Thompson lehnte am Kühlschrank und telefonierte mit ihrem geschiedenen Mann. In der Hand hielt sie den zerknautschten Hut. Sie sagt, sie hätte ihm den Hut im Traum vom Kopf gerissen. Ich weiß, es ist unmöglich, aber ich halte das verdammte Ding in meiner Hand. Alles, was ich weiß, ist... Ich muss Schluss machen, sie kommt. Mann. Nancy, du hast wieder nicht geschlafen, stimmt's? Der Doktor sagt, du musst schlafen oder du wirst... Noch verrückt werden, oder? Niemand hält dich für verrückt. Hast du Daddy gebeten, den Hut untersuchen zu lassen? Diesen dreckigen Hut? Ich hab das olle Ding gestern weggeworfen. Was willst du damit eigentlich beweisen? Ich versuche zu beweisen, was mir in der Traumklinik klar geworden ist. Ich träume von der Wirklichkeit. Rod hat Tina nicht umgebracht. Und er hat sich auch nicht selbst erhängt. Es war dieser Kerl. Er jagt uns in unseren Träumen. Erst Tina und dann Rod. Und jetzt ist er hinter mir her. Also Kindchen, doch nicht wirklich. Nicht wirklich? Und was ist das hier? Mein Arm blutet noch von gestern und du meinst, es sei nicht wirklich. Wovor hast du Angst, Mom? Was verheimlichst du mir? Vor nichts habe ich Angst. Außer vor dem, was mit dir geschieht, Nancy. Damit ich ihn bloß geträumt habe? Gib mir das verdammte Ding! Nein! Hier, sogar sein Name steht drin. Fred Krueger. Fred Krueger. Mom, weißt du, wer das ist? Wenn ja, dann erklärst du es mir besser, denn jetzt ist er hinter mir her! Sei still, halt den Mund, Nancy! Und gib mir den Hut! Los, gib ihn her! Ich denke nicht daran! Es ist der Beweis dafür, dass er existiert! Fred Krueger lebt, Mom! Lass den Hut los! Ich werde dir... Verdammt! Fred Krueger ist doch tot! Hörst du, Fred Krueger ist... Du hast die ganze Zeit gewusst, wer er ist. Du weißt, wer dieser Irre ist und tust die ganze Zeit so, als hätte ich das alles erfunden? Du bist krank, Nancy. Du bildest dir Dinge ein. Du solltest schlafen, ich Kind. Ich will nicht schlafen! Es ist bloß ein Albtraum, Kind. Nancy! Das reicht mir auch. Hallo Nancy. Nicht zu sehen. Wie geht's dir? Frag mich bitte was Leichteres. Nein, das war doch nicht so gemeint. Ich bin gerade dabei, meinen Mofa auf Vordermann zu bringen. Und bist dabei am Essen. Der halbe Hamburger hängt dir im Gesicht. Immer wenn ich nervös bin, muss ich was essen. Oder schlafen. Hey, das war mal, ja? Jetzt nicht mehr. Und hast du schon mal was von der balinesischen Traumlehre gehört? Nein. Hm? Sie nennen es Traumkunst. Nehmen wir an, ein Balinese träumt, er würde fallen oder so. Statt zu schreien oder sich aufzuregen, sagt er einfach, okay, ich werde fallen, aber ich werde nicht auf dem Grund zerschellen, sondern in eine magische Welt fallen. In eine magische Welt? Genau. Eine magische Welt, wo man etwas Besonderes werden kann, wie zum Beispiel eine weise Gabe oder ein interessantes Lied. Und daher beziehen sie auch ihre künstlerische Kreativität aus den Träumen. Sie wachen einfach auf und schreiben es nieder. Und was ist, wenn sie in ihren Träumen einem Ungeheuer begegnen? Was ist dann? Dann drehen sie ihm den Rücken zu. Das nimmt ihm seine Energien. Es verschwindet. Was geschieht, wenn sie das nicht tun? Was geschieht, wenn sie sich nicht rechtzeitig abwenden? Ich schätze, diese Leute wachen nicht mehr auf, um etwas berichten zu können. Ich danke dir. Sag mal, was für ein Buch schleppst du eigentlich die ganze Zeit mit dir rum? Fallen und gegen Menschen einzusetzende Mechanismen. Wo hast du das denn hier? Survival Bookshop in der Stadt. Und weshalb liest du das? Ich versuche nur zu überleben. Also weißt du, Nancy, langsam machst du mir Angst. Langsam mache ich mir selber Angst. Nancys Vorahnungen eines drohenden Unheils wurden noch stärker, als Glenn sie zwei Tage später nach der Schule vor ihrem Haus in der Elm Street absetzte. Das Haus war verändert. Oh nein! Sag mal, hat deine Mutter jetzt ein Verhältnis mit einem Gitterfabrikanten? Das kann doch nicht wahr sein. Gitter! Vor jedem Fenster Gitter! Nancy Thompsons Privatgefängnis. Schöne Bescherung. Okay, Glenn. Bis morgen dann. Ich ruf dich an. Pass auf dich auf. Kannst du mir mal erklären, was die Gitterstäbe draußen vor den Fenstern bedeuten sollen? Ach so, beruhige dich doch erstmal, Nancy. Ich möchte einfach, dass du dich hier sicherer fühlst. Sicherer? Ich hinter Gittern? Komm mit in den Keller. Wie bitte? Na komm schon, ich will dir was zeigen. Komisch. Setz dich. Ja. Na schön. Du willst wissen, wer Fred Krueger war. Ich will es dir erzählen. Freddy Krueger war ein Kindermörder, der mindestens 20 Kids auf dem Gewissen hat. Kids aus der Gegend, Kids, die wir kannten. Wir sind bald verrückt geworden damals. Hat man ihn eingesperrt? Ja. Einige Anwälte wurden dabei fett und der Richter berühmt. Aber irgendjemand hatte versäumt, den Durchsuchungsbefehl an der richtigen Stelle zu unterzeichnen. Und Fred Krueger war frei. Einfach so. Einfach so? Er lebt also noch? Nein. Eine Clique von uns Eltern verfolgte ihn, als man ihn freigelassen hatte. Wir fanden ihn in dem alten, verlassenen Heizungskeller, wo er die Kinder hinzubringen pflegte. Heizungskeller? Ja. Wir konnten ihn überwältigen. Da lag er in seinem rot-grünen Pullover. Mit diesen grässlichen Messern neben sich. Wir schütteten überall Benzin aus, legten eine Benzinspur nach draußen. Dann zündeten wir das Ganze an und sahen zu, wie es brannte. Du siehst also, Nancy, du hast nichts zu befürchten. Fred Krueger kann dich nicht kriegen. Er ist tot. Ich habe ihm sogar seine Messer weggenommen. Hier im Heizofen habe ich sie versteckt. Hier, sieh sie dir an. Im Haus gegenüber lag Glenn im Bett und sah sich im Fernsehen eine Wiederholung seiner Lieblingsserie an, als das Telefon klingelte. Hallo? Hi. Nancy, wie geht's denn so? Alles okay. Stell dich doch bitte ans Fenster, damit ich dich sehen kann. Du klingst, als seist du Millionen von Meilen entfernt. Na gut. Besser so? Viel besser. Siehst du mich? Ja, du siehst aus wie ein Gefangener auf Alcatraz oder so. Dankeschön, sehr witzig. War nicht so gemeint. Sag mal, seit wann hast du nicht mehr geschlafen? Ich glaube, seit 7 Tagen. Ist aber okay. Ich habe im Guinness nachgeschlagen. Der Rekord liegt bei 11. Den breche ich doch mit geschlossenen Augen. Hör mal, Glenn. Ich weiß, wer er ist. Wer ist? Der Killer. Tatsächlich? Ja, und wenn er mich erwischt, dann bist du mit ziemlicher Sicherheit als Nächster dran. Ich? Warum sollte mich denn jemand umbringen wollen? Frag mich nicht. Hilf mir einfach nur, den Kerl festzunageln, wenn ich ihn raushole. Wieso rausholen? Aus meinem Traum. Willst du denn das anstellen? Ebenso, wie ich den Hut gekriegt habe. Nur diesmal werde ich den Killer krallen, wenn du mich aufweckst. Eine Sekunde. Du kannst doch nichts aus einem Traum in die Wirklichkeit rüberholen. Okay. Wenn ich's nicht kann, dann können sich alle ruhig zurücklehnen. Dann handelt es sich bei mir nur um eine ganz normale Irre. Allerdings. Eine Klatsche hast du so oder so. Aber ich liebe dich trotzdem. Gut. Dann wird es dir wohl nichts ausmachen, dem Kerl eins auf den Schädel zu geben, wenn ich ihn mitbringe. Was? Es ist wirklich ganz einfach. Ich packe ihn im Traum und wenn du mich wild kämpfen siehst, dann weckst du mich auf. Wir kommen beide raus und du schlägst den Kerl K.O. Und wir haben ihn. Clever, hm? Bist du verrückt? Womit soll ich ihn denn K.O. schlagen? Du bist doch ein Sportsmann. Du besitzt doch einen Baseballschläger oder sowas ähnliches. Komm einfach um Mitternacht zu uns auf die Veranda, klar? Okay. Ich habe alles verstanden. Ich komme, Nancy. Und du wirst nicht einschlafen? Wofür hältst du mich? Um Mitternacht also. Um Mitternacht. Wunder, dass du nichts hörst. Hi, Mom. Ist was? Wie kannst du Fernsehen und gleichzeitig Musik hören? Ich habe gar nicht zugehört, nur geschaut. Gleich kommt die nackte Miss America. Und du willst gar nicht wissen, was die nackte Schöne sagt? Wen interessiert schon, was sie sagt? Sei nicht so ein arroganter Bengel. Du solltest schlafen gehen, Glenn. Es ist fast Mitternacht. Weiß Gott, wir brauchen alle Ruhe nach dem, was sich hier in jüngster Zeit so getan hat. Ich gehe bald in die Koje, Mom. Geht ihr beide, du und Dad, denn auch schon schlafen? Bald. Wir sind auch müde. Gute Nacht. Nacht, Mom. Wann bin ich müde? Aber dies hier hält mich wach. Auf der anderen Straßenseite bei den Thompsons spielte sich eine ähnliche Szene ab. Nancy lag im Bett und kämpfte gegen ihre Schläfrigkeit, während ihre Mutter leere Kaffeebecher einsammelte. Dieser viele Kaffee, den du trinkst, Kind. Mom, du weißt doch warum. Schon gut. Du musst jetzt etwas schlafen. Der Albtraum ist vorüber, Nancy. Jetzt wird alles wieder gut. Okay, Mom. Langsam fallen mir auch die Augen zu. Gute Nacht. Gute Nacht. Nancy schloss die Augen. 5 Sekunden später jedoch sprang sie aus dem Bett und atmete ein paar Mal tief durch, um die Müdigkeit abzuschütteln, die sich ihrer bemächtigt hatte. Unter dem Nachttisch fand sie den Kaffeetopf, den sie dort versteckt hatte, und goss sich etwas in den großen Becher, den sie hinter ihrem Kopfkissen verborgen hatte. Sie leerte den Becher in einem Zug und ging dann ans Fenster. Sie öffnete es, presste das Gesicht gegen die Gitterstäbe und sog die kühle Nachtluft ein. In diesem Moment stand auch Glens Vater auf seiner Veranda und rauchte eine letzte Zigarette. Er warf einen Blick zu Nancys Schlafzimmerfenster hinauf und sah das blasse Gesicht des Mädchens gerade noch, ehe sie das Rollo herunterließ. Du solltest nicht so darüber starren. Wenn du mich fragst, dann ist dieses Mädchen ein bisschen übergeschnappt. Du weißt, dass du das nicht so meinst. Falls du auf die Gitter anspielst, das ist nur eine besondere Vorsichtsmaßnahme von Marge. Du weißt doch, wie ängstlich sie ist, seit Don ausgezogen ist. Nein, alles, was ich weiß, ist, dass ich nicht mehr wünsche, dass sich dieses komische Mädchen mit unserem Jungen herumtreibt. Komm jetzt ins Bett. Ist ja fast schon Mitternacht. Du hast recht. Wer zum Teufel ruft denn um diese Zeit noch an? Ich gehe schon ran. Hallo? Ah, Moment bitte. Sie ist dran. Sie will Glenn sprechen. Hm? Weswegen? Um was geht's denn, Nancy? Sie sagt, es sei persönlich. Sehr persönlich und sehr wichtig. So, gib mir mal den Hörer. Nancy, Glenn schläft. Sprich morgen mit ihm. Gute Nacht. Diese Kinder. Man muss ihnen nur ihre Grenzen zeigen. Nun komm, lass uns schlafen gehen. Nachdem Mr. Lenz aufgelegt hatte, wählte Nancy erneut Glenns Nummer. Glenn, bitte, du darfst nicht schlafen. Glenn? Hallo, Nancy. Nein! Ach, großartig. Jetzt habe ich das Kabel aus der Wand gerissen. Jetzt kann Glenn mich auch nicht mehr anrufen. Mist. Ich kann den Papierkorb damit. Was? Aber das... zu ihm, ihn wecken. Oh, verdammt! Abgeschlossen! Mom! Der Schlüssel, wo ist der? Mom, wach auf! Ich brauche den Schlüssel! Oh, Schlaftabletten. Er muss ja irgendwo sein. Verdammtes Gefängnis, dieses Haus! Glenn träumte. Er bemerkte überhaupt nicht, wie das Bett zu wackeln begann und ein fauliger Gestank die Luft verpestete. Hätte er einen leichteren Schlaf gehabt, wäre er vielleicht aufgewacht, als Freddys kräftige Arme unter dem Bettlaken hervorschossen, ihn packten und tief ins Bett hineinzerrten. Glenn klammerte sich verzweifelt an Decke und Bettkante, versuchte dagegen anzukämpfen, immer tiefer in den Abgrund gezogen zu werden. Aber seine Anstrengungen waren umsonst. Er verschwand in seinem Bett, wie in einem brodelnden Sumpf. Oh mein Gott! gegenüberliegenden Haus konnte Nancy Mrs. Lenz qualvolle Schreie hören. Sie sah, wie die Ambulanz und die Streifenwagen eintrafen. Ihr Vater sprang aus einem der Wagen, die mit kreischenden Bremsen zum Stehen gekommen waren, und eilte dann ins Haus der Familie Lenz. Oben, Mr. Thompson. Oben, Glenns Zimmer. Die Leiche liegt im ersten Stock, Lieutenant. Kommen Sie mit, Parker. Parker, kleinen Moment bitte. Es ist Ihre Tochter, Lieutenant. Sie sagt, es sei dringend. Sagen Sie ihr, ich sei nicht hier. Aber sie hat Sie gerade kommen sehen. Also gut, geben Sie her. Hi, Liebes. Was ist denn? Ich weiß, was passiert ist, Dad. Dann weißt du mehr als ich. Ich war noch nicht mal oben. Aber du weißt doch, dass er tot ist, stimmt's? Ja, offensichtlich ist er tot. Woher verdammt weißt du das? Hör mir genau zu. Ich habe dir einen Vorschlag zu machen. Ich höre, aber mach's kurz. Ich werde den Kerl schnappen, der es getan hat. Ich werde ihn fangen und ihn dir bringen. Alles, was du tun musst, ist da zu sein und ihn zu verhaften, okay? Du brauchst überhaupt nichts zu tun, Nancy. Erzähl mir bloß, wer es war, und ich werde ihn mir schnappen. Fred Krueger hat's getan, Dad. Und ich bin die Einzige, die ihn fassen kann. Komm in genau 20 Minuten rüber und brich die Tür ein. Kannst du das machen? Sicher, aber ich... In 20 Minuten! Das müsste reichen, um einzuschlafen und ihn zu finden. Dad, kann ich mich auf dich verlassen? Okay, Nancy. Du gönnst dir eine Mütze voll Schlaf und alles wird wieder gut. Und du wirst hier sein, um ihn zu verhaften, ja? Mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich werde da sein. Ruh dich nur ein bisschen aus, ja? Abgemacht, Dad. Ich stelle den Wecker. Ich liebe dich, Kleines. Ach, Parker, gehen Sie nach draußen und beobachten Sie das Haus meiner Tochter. Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt, rufen Sie mich. Was meinen Sie mit seltsam? Ich weiß nicht. Eins steht jedenfalls fest. Ich will nicht, dass Nancy hier rüberkommt. Sie hat zu viel mitgemacht, um mit einer solchen Situation fertig zu werden. In Ordnung, Lieutenant. Gegenüber war Nancy zielstrebig damit beschäftigt, sich für den Kampf zu rüsten. Mit dem Survival-Handbuch neben sich begann sie rasch, die Fallen herzurichten, die sie gegen Freddy Krueger einsetzen wollte. Ihre Hände waren überraschend ruhig, als sie den Klavierdraht quer durchs Zimmer spannte, eine Glühbirne mit dem Pulver füllte, das Glenn aus der Munition für das Schrotgewehr seines Vaters herausgenommen hatte, und einen schweren Schmiedehammer über ihrer Schlafzimmertür befestigte und ihn mit einem schlau ausgedachten Auslösemechanismus verband. Nachdem sie ihre selbst gebastelten Fallen gelegt hatte, ging sie nach oben und warf einen Blick ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Marge lag im Bett, immer noch wie betäubt im traumlosen Tablettenschlaf. Mom? Mami, schläfst du? Ich hätte das nicht tun sollen. Weißt du, ich wollte dich doch bloß beschützen. Deshalb habe ich dir nichts gesagt. Ich habe nicht begriffen, wie wichtig es für dich war, Bescheid zu wissen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ja, Mann. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, mein Kind. Schlaf jetzt weiter. Okay, Krueger. Du hast jetzt ein Heimspiel. Tina? Tina, bist du's? Komm doch rein. Tina? Thank you. bist du, Tina? Hinter dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Nancy. Ich bin doch deine beste Freundin. Ich habe mich so auf dich gefreut. Aber du bist doch tot. Aber Nancy, du träumst doch. Ein Traum? Komm, Nancy. Ich führe dich ein wenig in der Traumwelt rum. Wir haben so viel Zeit. Das geht nicht. Ich muss jemanden finden. Ah, okay. Ich helfe dir. Wer ist es denn? Du kennst ihn, Tina. Sein Name ist Fred Krueger. Fred? Was willst du von ihm? Wir zwei haben noch eine Rechnung zu begleichen. Weißt du zufällig, wo er sich aufhält? Sei froh, Nancy, dass er gerade nicht da ist. Du solltest besser von hier verschwinden, solange noch Zeit ist. Ich habe keine Zeit, Tina. Ich muss ihn finden. Also, was ist? Kannst du mich zu ihm führen? Nein. Von mir erfährst du nichts. Nancy, Fred Krueger ist wahnsinnig. Du weißt doch, wozu er fähig ist. Eine Begegnung mit ihm würdest du nicht überleben. Rod! Du bist auch da. Bitte bring mich zu Freddy. Wo ist er? Es ist nicht ganz einfach zu erklären, Nancy. Und ich weiß nicht, ob ich es dir erzählen soll. Wieso? Ich verstehe nicht. Was ist denn los? Erzähl schon. Vier Häuserblocks weiter steht ein altes Lebensgebäude mit einem riesigen Heizungskeller. Da ist doch der große Ruf. In dem was, Rod? Er hat einen kleinen Verfall, nur wenige Minuten. Verstehst du, Nancy? Freddy Krueger. Oh, das ist spannend. Du kannst uns helfen, Nancy. Freddy wird sich weiterhin auf deinen Träumen greifen, wenn ihn niemand aufhört. Komm, ich zeige dir sein Versteck. Da. Durch diese Tür, dann die Treppe hinunter. So kommst du zum Heizungskeller. Viel Glück, Nancy. Was? Du willst nicht mit darunter gehen? Rod! Rod, wo bist du? Okay, Freddy. Ich schaffe es auch allein. Was hast du mit Glenn gemacht, du Hund? Dafür wirst du bezahlen, Krueger. Wie interessant für dich. Wie uninteressant für mich. Du wirst bezahlen, Nancy. Und zwar mit deinem Leben. Niemals. Ich werde dich vernichten, Krueger. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Du kleiner Wurm. Na komm schon, Freddy! Greif nur zu! Jetzt hab ich dich! Freddy? Ich schätze, ich bin wohl doch verrückt. Lächerlich. Meine Fallen, alles umsonst. Ah! Nancy, Feierabend! Ah! Daddy, wo bleibst du? Schnell! Ich hab ihn! Schnell, Daddy! selbst dich um, Freddy. Dad, schnell! Ich werde dich in zwei Hälften spalten. Mit drohend erhobenen Messerfingern hatte Freddy Krueger sich wieder erhoben und machte einen Schritt auf Nancy zu. Er stolperte über den Draht, der mit der explosiven Glühbirne verbunden war, verlor das Gleichgewicht und wurde von einer heftigen Explosion quer durch das Zimmer geschossen. Er lag regungslos auf dem Boden. Nancy rannte die Treppe hinunter und hämmerte verzweifelt gegen die verschlossene Eingangstür. Nancy rannte in den Keller, während Freddy immer nur ein paar Schritte hinter ihr war. Ihrem vorher zurechtgelegten Plan folgend, versteckte sie sich hinter dem Heizungskessel und wartete, bis Freddy ihr den Rücken zukehrte. Dann griff sie sich die Flasche mit Benzin und rief seinen Namen. Krueger! Das ist für dich! Benzin! Und jetzt? Das ganze Treppenhaus brennt ja. Da! Und da! Das sind seine Fußspuren. Sie führen... Nein! Er ist beim Mord! Komm schnell! Parker, gehen Sie mit den anderen in den Keller. Ich sehe oben nach. Beeil dich, Daddy! Nancy stürzte die Treppe. Ihr Vater blieb dicht auf der Klasse. Sie erreichten das Schlafzimmer und sahen Marge im Griff des noch immer in Flammen stehenden Freddy Krueger, der sich in Luft auflöste, als der Lieutenant eine schwere Decke über das brennende Bett warf. Das Feuer war erstickt, aber das Bett schwelte noch mit einem unheimlichen roten Glühen. In der Mitte lag die verkohlte Leiche von Marge Thompson. Wir sind zu spät gekommen. Daddy! Lieutenant, wir haben das Feuer im Keller unter Kontrolle. Na gut, Parker, ich werde... Bei mir ist alles in Ordnung, Dad. Geh du ruhig schon nach unten. Ich komme gleich nach. Okay. Ich weiß, dass du da bist, Freddy. Zeige dich! Du glaubtest, mir entkommen zu können. Ich kenne dich zu gut, Freddy. Und jetzt wirst du sterben. Es ist zu spät, Krueger. Denn jetzt kenne ich dein Geheimnis. Du bist nicht lebendig. Du bist nur ein Traum. Ich drehe dir jetzt einfach den Rücken zu und werde diesen Raum verlassen. Du bist ein Nichts, Krueger. Ich gehe einen Moment nach draußen, Dad. Frische Luft schnappen. Warte, Nancy. Ich komme mit. Morgen setze ich ein Inserat in die Zeitung. Wir werden das Haus verkaufen, Nancy. Und ein neues Leben anfangen. Was meinst du? Das halte ich für eine gute Idee, Dad. Hier in der Elm Street hält mich nichts mehr. Das meine ich auch. Komm, Gehen wir zurück ins Haus.